from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 46 nach, glaube ich, dreiwöchiger Pause, die wir jetzt gemacht haben, oder sogar fast vier Wochen. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos dazu bekommt ihr unter facebook.com/basket oder www.basket.de. Ja, ich muss auch mal wieder ein Mea Culpa austeilen oder verteilen besser. Das war ja wieder mal wegen mir. Erst habe ich die verrückte Idee, nach China zu ziehen, und dann gehe ich auch noch in Urlaub. Insofern, sorry, dass wir euch so lange allein gelassen haben. Nein, uns gibt's natürlich noch und wir sind nach wie vor mit Herzblut dabei. From Downtown, ja, sind einfach froh, jetzt wieder mal die Mics in der Hand zu haben und loszulegen. Ich glaube, wir haben auch jede Menge Stoff, über den wir reden können. Vielleicht ein kleiner Sneak Preview, was kommt alles so im Pod vor heute. Klar, wir reden über die Warriors, das vermeintlich beste Team seit langem. Die Rookie Class besprechen wir ein bisschen. Wir überlegen, wer heiß und wer nicht heiß ist von den Teams. Wir haben da ein, zwei Teams, die negativ hervorstechen, über die wir ein bisschen quatschen. Dann neben unseren wöchentlichen Awards, dem Freak of the Week und den Stinker der Woche, haben wir die erste Installation unseres Spiels, die Klippe. Aber mehr dazu erfahrt ihr dann später im Laufe des Pods. Ja, du musst die Schuld nicht ganz auf dich nehmen. Ich war nämlich auch zwischenzeitlich eine Woche weg. Auf Scouting-Tour warst du. Auf Scouting-Tour, genau. Ich habe mir das Porzingis Wunder von New York, das Weihnachtswunder von New York, konnte ich mir live vor Ort mal angucken. Das hat sehr viel Spaß gemacht bei zwei Spielen. Vielleicht noch ein kleiner Aufruf an euch. Wenn einer von euch zufällig Tontechniker ist, soll er sich mal bitte bei uns melden. Denn ihr habt ja gesagt, oder einige von euch, dass manchmal gerade der Sound hier von mir über Skype ab und zu ein bisschen leise zu hören ist. Und wir haben natürlich das Equipment noch aus der Zeit, wo wir beide aus Düsseldorf aufgenommen haben. Insofern, wenn einer von euch total viel Ahnung von Mikrofonen, Aufnahmegeräten und sonst was hat, dann wäre es cool, wenn er uns mal eine Nachricht bei Facebook schreiben würde. Ja, ich glaube, es ist in dem Fall erstmal wichtiger, dass wir ein bisschen unseren Kopf leeren, weil der schon ziemlich im Rauchen ist, jetzt nachdem wir uns persönlich auch so lange nicht mehr ausgetauscht haben. Also kriegt ihr uns jetzt ungefiltert. Wir haben quasi direkt den roten Button gedrückt und nehmen also direkt auf. Womit fangen wir an? Sollen wir tatsächlich über das reden, was das Thema, was jetzt momentan überall in den Medien ist? Natürlich, es ist Kobe Bryant, ja, der nicht im besten Basketballteam diese Saison spielt, bei weitem nicht. Seine Lakers sind, wie wir auch vorher vermutet haben, ganz weit abgeschlagen, einer der schlechtesten Teams der Liga. Nein, es geht natürlich darum, dass er seinen seinen finalen Rücktritt wahrscheinlich dann angekündigt hat zum Ende der Saison. Und du hast da auch schon einen wirklich offenen emotionalen Post zu verfasst. Willst du noch ein paar Sachen dazu sagen? Ja, ich hatte ja die irgendwann, halt, ich glaube am Tag danach direkt, diesen Brief, den er geschrieben hat, über Players Tribune auf unsere Facebook-Seite gepostet. Und dann aber auch nochmal so ein bisschen nachgelesen, was die ganzen Medien darüber schreiben. Und das Echo ging eigentlich in so zwei verschiedene Richtungen, fand ich. Also einmal waren es die Leute, die sofort so einen kleinen Nachruf schon auf seine Karriere geschrieben haben. Das bleibt natürlich nicht aus, wenn so eine große Persönlichkeit dann so langsam von der Bühne verschwindet. Aber dann gab es auch viele, die sich völlig darüber aufgeregt haben, wie schlecht er jetzt mittlerweile ist und er sei ja so alt geworden und dass das der Sache überhaupt nicht mehr würdig ist und warum man da überhaupt noch so viel drüber schreibt, weil ja seine Wurfquoten und total miserabel sind. Da habe ich mich ehrlich gesagt, dann konnte man ja in diesem kleinen Facebook-Posting wahrscheinlich nachvollziehen oder nachlesen, ein bisschen drüber aufgeregt, weil also ich verstehe schon, wenn Fans jetzt sagen, naja gut, brauchen wir jetzt wirklich 40 Abschiedsspiele für Kobe Bryant, wo er jedes Mal die Zuschauer winkt und, weil gerade als Lakers-Fan hätte ich damit, glaube ich, schon ein kleines Problem, wenn ich daran denke, dass die Rookies so wie Julius Randle oder D'Angelo Russell jetzt überhaupt nicht mehr den Fokus kriegen, den sie eigentlich kriegen sollten, weil alles immer nur noch über Kobe Bryant geschrieben wird und überhaupt nur um ihn geht. Andererseits muss ich sagen, jetzt muss es doch in dieser Diskussion nicht wirklich um Field Goal Percentages gehen und um Wurfquoten und ob er jetzt nur noch 6 von 25 trifft oder nicht. Ich glaube, wir sollten alle froh sein, dass wir vielleicht noch das ein oder andere richtig gute Spiel von ihm sehen können, bevor es dann nur noch irgendwelche Highlights auf YouTube gibt. Und das gilt ja nicht nur für ihn, das wird dann in absehbarer Zeit auch für Dirk gelten oder für Tim Duncan gelten. Also feiert die Leute noch, solange sie noch spielen, und es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr dann auch die schlechten Wurfquoten nicht mehr sehen könnt. Aber solange, glaube ich, sollte er den Abschied kriegen, den er verdient hat. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan davon bin, dass er jetzt noch 40 Mal verabschiedet wird. Aber gut. Ja, du sagst es. Also ich hatte auch nochmal einen sehr, sehr guten Post halt online gelesen, wo wirklich das nochmal verdeutlicht wird, dass es immer ein zweischneidiges Schwert ist. Also es ist eine Sache jetzt wie letztens ein bisschen hervorzuheben, wenn die alten Veteranen irgendwie auf der falschen Seite des Highlight Reels auftauchen, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie McCollum Dirk Nowitzki irgendwie die ganze Zeit im Kreis tanzen lässt, ja, das ist okay, das ist auch ganz witzig, aber man muss halt dann immer mal ein bisschen vorsichtig sein, dann das trotzdem mit Respekt zu behandeln. Ein Stat, der mich echt umgehauen hat, war einfach, oder was heißt Stat, einfach ein Fakt: Kobe Bryant ist schon länger in der NBA, als D'Angelo Russell überhaupt auf der Welt lebt. Ja. Auf der Welt ist, ja. Also das muss man mal ein bisschen einsinken lassen, dass er so viel erreicht hat. Und das muss doch nicht mal jetzt Kobe Bryant sein in dem Fall, sondern einfach auch Leute wie ein Zaza Pachulia jetzt in dem Fall. Ja, das mag immer ein bisschen komisch sein, aber die spielen halt seit 10, 12 Jahren in der Liga, und da muss man halt auch eben immer mal wieder individuell gucken, wie viel Respekt das dann eben auch verdient, weil es einfach unglaublich hart ist. Man sieht so viele Leute, die jedes Jahr rausfallen, die es nicht schaffen, und dann eben Superstars auf dem Level zu sehen, wirklich Ikonen des Sports. Da kann er im Prinzip machen, was er will. Er kann jetzt echt jedes Spiel 3 von 19 hinsetzen. Für seine Legacy macht das überhaupt 0% Unterschied. Man muss das anders sehen, wenn man natürlich sportlich über die Lakers spricht. Aber das ist ein Problem des Coaching-Staffs. Das ist ein Problem des Managements. Das ist nicht das Problem des Kobe Bryant. Der kann mittlerweile sich wirklich alles erlauben, eben wegen diesen 20 Jahren, die er absolut hochklassigen Sport geleistet hat in der besten Liga der Welt. Und ich glaube, niemand wird ihm absprechen, dass er einer der größten Sportfanatiker sozusagen ist, der sportbesessensten Menschen, die wir je gesehen haben. Und das eben auch more often than not in einer sehr positiven Art und Weise. Ja, wie du schon sagst, also sein Problem muss es ja nicht sein, dass Byron Scott so blödsinnig ist und D'Angelo Russell zum Beispiel auch bei Blowouts oder bei Spielen, die schon klar entschieden sind, im vierten Viertel nicht mehr spielen lässt. Was das für die Entwicklung dieses Jungen bedeutet, wenn er jetzt noch nicht mal, wo es um nichts geht in dieser Saison, die Spielzeit kriegt und sich an die NBA gewöhnen kann, da kann Kobe nichts für. Also das sehe ich genauso wie du. Da sollte man dann wirklich wahrscheinlich eher auf seine 5 Championships zurückgucken. Und was ich ganz interessant fand, jetzt noch diese Randdiskussion, die noch aufkam, welche Nummer denn von Kobe jetzt retired wird. Also einmal könnte es ja die Nummer 8 sein, die er getragen hat, ich glaube bis 2007, wenn ich mich richtig erinnere, in denen er die ersten 3 Championships mit Shaq zusammengeholt hat und die erste Nummer so quasi, als er in der NBA Fuß gefasst hat und dann zum Superstar geworden ist. Oder eben die Nummer 24, die er jetzt aktuell immer noch trägt, mit der er dann quasi seine eigenen beiden Championships geholt hat, als Shaq dann die Lakers Richtung Miami verlassen hat und er mit Pau Gasol das neue Tandem gebildet hat. Was würdest du sagen? Eher die Nummer, mit der du was würdest du dir wünschen, wenn du Kobe wärst? Eher die Nummer, mit der du in der NBA groß geworden bist, oder die Nummer, wo du alleine 2 Season-MVPs, Finals-MVP und deine beiden eigenen Championships dann hinterher geholt hast? Also die Emanzipation vielleicht, oder so eher die der Werdegang bis dahin. Ich finde das immer ein bisschen schade, wenn Spieler die Nummern wechseln. Ich fand das auch ehrlich gesagt schade, dann mit LeBron James, 23 und 6, dann in Miami. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil er den Verein gewechselt hat und da so ein bisschen so ein Clean Slate wollte. Aber bei Kobe, ich meine, das war auch so ein bisschen, seien wir ehrlich, so eine Marketing-Issue. Ja, dann konnte er nochmal ein bisschen neues Design machen, ein bisschen seine eigene Brand irgendwie neu umfunktionieren und sagen, ja, jetzt wird er zum Teamspieler. Und man muss natürlich ganz klar sagen, 2005, 2006, die Saison, bevor er dann das Trikot gewechselt hat, hat er halt 35 Punkte geaveraged. Ja? Und das bei 45% Wurfquoten. Ich gucke mir das gerade an. Das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie da 34% geworfen hat. Ne? Stephen Curry wirft momentan 32 Punkte aufs Parkett. Das war schon allererste Sahne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich finde es cool, wenn er bei seiner ersten Nummer bleibt, weil seine Rookie-Saison war schwierig. Er kam von der Bank. Die ersten beiden Saisons sogar tatsächlich war ein Draft-Pick von den Hornets. Und wurde dann getradet an der Draftnacht. Ich glaube, einer der folgenschwersten Trades, die es je gab. Und also nicht folgenschwersten, aber halt in dem Sinne, was die Charlotte Hornets da verpasst haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es die Achtern wären. Ja, ich auch. Also, dass er eine Statue kriegen wird vor dem Staples Center, ist, glaube ich, unbenommen. Aber ich fände es auch schön, wenn es die Acht ist, wenn es einfach die originale Nummer ist, also noch mit diesem kleinen Afro durch die Gegend gelaufen ist und so. Das war der Kobe, den ich so in meinen Basketballanfängen dann auch kennengelernt habe. Und deswegen fände ich es auch schön, wenn es die Originalnummer sein würde. Ich würde dich übrigens gerne noch mal kurz was fragen. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Ist jetzt nicht das prominenteste Thema, aber wo wir gerade über Kobe sprechen und dann eben auch Russell, den Point Guard, den Rookie. Ich würde dich gerne mal fragen, welches Duo du am ehesten einschätzen würdest als fruchtbares. Ah gut, das hört sich jetzt komisch an. Ich habe mich rhetorisch in eine ziemliche Sackgasse. Ein fruchtbares Duo. Was das Mentoring betrifft, weil ich nicht unbedingt weiß, ob tatsächlich D'Angelo Russell so viel lernen kann, jetzt aus erster Hand von Kobe, bestimmt indirekt, indem er ihn anguckt. Aber wenn ich mir zum Beispiel Kevin Garnett und Karl Anthony Towns anschaue, glaube ich, dass er viel mehr von dem Spiel von KG lernen kann. Vielleicht sogar auch Dwayne Wade und Justice Winslow. Als jetzt bei Kobe und es bei Russell der Fall ist. Was meinst du? Ja, glaube ich auch. Also die Spielertypen sind auch einfach unterschiedlich. Ich glaube nie, dass D'Angelo Russell oder generell als Point Guard wird er ja nicht wahrscheinlich zur Scoring-Option oder er soll nicht die Scoring-Option Nummer 1 in einem Team sein. Kobe war immer die Scoring-Option Nummer 1, beziehungsweise mit Shaq hat er sich das teilen müssen. Ja, aber von Kobe kann man natürlich sowas wie mentale Stärke und Trainingseinstellung und solche Sachen schon lernen. Aber ich glaube auch, wie du richtig sagst, so für das Point Guard Spiel selber ist Kobe jetzt vielleicht nicht so das beste Role Model. Da wäre wahrscheinlich irgendwie D'Angelo Russell besser dran getan. Genau, wenn er jemanden wie Steve Nash um sich hätte oder Chris Paul oder vielleicht sogar einen Andre Miller oder so, weißt du, wo er so ein bisschen so die Feinheiten des Spielaufbaus und der Spielstrategie irgendwie nochmal lernen könnte. Wenn es darum geht, den Ball in den Korb zu werfen und irgendwie der dominanteste Spieler auf dem Platz zu sein, dann kann er das sicher von Kobe lernen. Aber so die Feinheiten seiner Position ist halt der Backup oder der Zweite im Team dann Jordan Clarkson und der ist genauso jung im Grunde wie D'Angelo Russell. Byron Scott würde natürlich jetzt sagen, Marcelo Huertas, der Brasilianer, ist natürlich der Typ, der so erfahren ist und das macht. Die Frage ist dann nur, wieso Marcelo Huertas so viel spielt in einem Team, wo er was absolut ins Nirgendwo gehen wird, ebenso wieso Roy Hibbert unter Vertrag genommen worden ist. Ich bin mal gespannt, ob er getradet wird und sie irgendwas für ihn bekommen. Aber gut. Ist das Absicht? Also machen die Lakers, also ist das ein besseres Tanking als das ist die oder ein subtileres Tanking als das die Philadelphia 76ers machen? Dass man also ein besseres Tanking ist es bestimmt nicht, weil sie nicht besser werden währenddessen, wenn sie die jungen Spieler nicht spielen. Nee, aber so, also ich denke halt vor der Saison dann so Brandon Bass und Roy Hibbert, da hätte man ja sagen können, okay, klar, die großen Free Agents hat man nicht bekommen oder den besten sechsten Mann des letzten Jahres, Lou Williams, aber jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein paar Spieler kriegen, damit es nicht ganz so böse aussieht. Aber wenn ich dann sehe, dass Meta World Peace viel Spielzeit kriegt, dass D'Angelo Russell, wie gesagt, vierte Quarter nicht spielt und so weiter und so fort, das muss ja Absicht sein. Ich meine, so behämmert kann doch niemand sein. Ja. Wie schätzt du den Prozentsatz ein, dass Byron Scott seinen Job behält? Über die Saison hinaus 0%. Ja. Und während der Saison? 50-50, glaube ich. Also ich meine, ja, ich glaube, das ist so ähnlich. Ich würde 30-70 sagen, fast schon, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, was soll er mit dem Kader machen? Ne? Jetzt steht sowieso, ist ja auch ganz gut, es reden nicht mehr alle nur darüber, wie scheiße die Lakers sind, sondern jetzt reden erstmal alle über Kobe. Aber über die nächste Saison hinaus gerade, ich meine, da ist ja schon ein bisschen was. Also mit Julius Randle und D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, da sind ja schon ein paar junge Spieler, die man entwickeln kann, aber ich weiß nicht, ob Byron Scott da der richtige Mann für ist. Also das, was ich bisher gesehen habe, könnte man jetzt natürlich genauso gut von Derek Fisher auch sagen, weil er letztes Jahr so eine scheiß Saison mit seiner Mannschaft hingelegt hat, aber Byron Scott traue ich da doch nochmal ein bisschen weniger zu, ehrlich gesagt. Wir müssen jetzt aufhören, über ein 3-16-Team zu sprechen, sonst werden wir von der NBA verklagt, ja, wegen Rufmord. Insofern sollten wir lieber mal die andere Seite des Tableaus anschauen, wo mit 21-0 die Golden State Warriors thronen. So muss man das ja wirklich schon formulieren. Über jeden Zweifel erhaben, über jeglichem Konkurrent thronen die Jungs von der Goldküste, von der Golden State Warriors. Ja, ich weiß nicht, wirf mal ein paar Questions in den Raum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich zu dem Team sagen soll. Ich glaube nicht, dass sie wirklich in der regulären Saison zu stoppen sind. Ich war gestern Abend zu Hause, weil ich am Freitag relativ viel Glühwein getrunken hatte und habe mir dann das Spiel angeguckt um 11, Golden State gegen Toronto. Und ich hatte noch vor dem Spiel gedacht, dass vielleicht Toronto das erste Team sein könnte, weil es auch auswärts war in Toronto und so weiter, dass vielleicht die erste Niederlage für die Golden State Warriors dabei rumspringen könnte. Als ich das erste Viertel gesehen habe, wo Steph Curry, ich glaube, 4 Dreier, unmögliche Dreier in Folge geswitcht hat, dachte ich schon, ich habe keine Ahnung, wie man dieses Team schlagen soll. Wenn er dann nicht geworfen hat, dann war es Klay Thompson. Wenn der nicht geworfen hat, war es Draymond Green. Dann kommt von der Bank Livingston und Iguodala. Dieses Team, diese Maschine funktioniert so perfekt. Ich meine, klar, Toronto ist ab und zu mal dran gekommen und hinterher war es dann auch ein knappes Spiel, aber es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, ja gut, das wird heute nichts. Also ich weiß aktuell wirklich nicht, wer denen da ein Beinchen stellen soll. Also dass die nicht zu null durch die Saison gehen, das steht wohl außer Frage, aber ich kann mir schon irgendwie mittlerweile gut vorstellen, dass dieser 72-10-Rekord von den Bulls arg gefährdet ist, ehrlich gesagt. Ja, ich lese das kurz mal vor. Field Goals erster, Field Goal Percentage erster, Dreier erster, Dreier Percentage erster, Defensive Rebounds zweiter, Total Rebounds zweiter, Assists erster, Blocks dritter, Points erster, gegnerische Field Goal Percentage fünfter, gegnerische Dreier Percentage zweier. Ich kann noch weitermachen. Pace erster, Offensive Rating erster, Defensive Rating sechster. Die Pace, ne? Das habe ich gestern auch gedacht. Mit was für einem, bei einem Fehlversuch des Gegners, wenn Golden State reboundet, mit was für einem Affenzahn die vorne sind. Bis die Possession bei Golden State vorne in der gegnerischen Hälfte anfängt, sei es im Halfcourt oder sofort der Ball in den Post geschmissen wird, dann Kickout zu Curry oder wie auch immer, vergehen maximal 3 bis 4 Sekunden. Maximal. Du hast halt 9 Spieler im Team, die den Ball bringen können, direkt nach dem Rebound. Ja, und du hast pro Possession dann die locker 20 Sekunden Zeit, ihre Setplays zu laufen. Und irgendjemand ist dann immer frei, weil es einfach nicht möglich ist, Steph Curry um jeden Block herum, den er läuft, zu verteidigen und die anderen auch nicht. Also absolut verrückt. Und dabei muss man ja auch sagen, dass die eigentlich, wenn man so will, im Grunde ohne Headcoach spielt. Luke Walton ist zwar Trainer des Monats geworden, aber da hättest du auch einen Kasten Wasser hinstellen können, ehrlich gesagt, ohne jetzt Luke Walton da was absprechen zu können, dann wäre der Kasten Wasser halt Trainer des Monats geworden, weil was hast du für eine Wahl bei 20-0, dem Trainer dann diese Auszeichnung zu geben, aber das ist einfach, also ich habe selten ein so perfekt aufeinander abgestimmtes Team gesehen. Ja, das Team ist schon taktisch gesehen eine krasse Maschine, ne? Also ich meine, man merkt das, dass auch Stephen Curry sein Spiel jetzt verändert hat, dadurch, dass Draymond Green dieses Jahr viel mehr den Ball in der Hand hat. Das sieht man statistisch natürlich in seinen Assist-Zahlen, dass er im Prinzip jede Nacht an einem Triple-Double kratzt. Stephen Curry wird noch besser eingesetzt, weil auch wenn man denkt, er ist halt wahnsinnig gefährlich, wenn er natürlich den Ball nach vorne bringt, wegen seinem Handling, die ganzen Screens und Picks, die man auch abseits des Balles für ihn stellt, machen einfach allein dieses Team schon zu einer der größten Waffen in der ganzen Liga, weil er eben einfach unguardable ist. Das muss man wirklich ganz, ganz klar so sagen. Er hat wahrscheinlich eine der krassesten 50-40-90 Seasons, die es hier gab. Also zur Erklärung, 50-40-90, das ist dieser riesen Threshold, man muss wieder sagen, Thron, der statistische, dass man eben 50% insgesamt aus dem Feld wird, 40% hinter der Dreierlinie und 90% hinter der Freiwurflinie. Da ist er jetzt schon längst drüber. Momentan averaged er 52,7% aus dem Feld, 46,8% Dreier und 93% von der Freiwurflinie bei 6 Attempts. Also ich meine, das ist halt tatsächlich die beste Shooting-Saison, die man je gesehen hat in der Geschichte der NBA. Und man hat ja letztes Jahr gesagt, ich glaube, die Kommentare kamen auch von LeBron, dass LeBron selten ein Team gesehen hat, was so gesund war und so verletzungsfrei wie die Golden State Warriors. Jetzt ist es aber aktuell so, dass in der Regular Season, gerade bei so einem Team, was weiß, dass sie tief in die Playoffs kommen werden, das natürlich wichtig ist, dass der Kader gerade in der Regular Season ausgeglichen ist und man auf viele Leute vielleicht bis sogar Position 12 zurückgreifen kann. Jetzt sind aber Andrew Bogut und Harrison Barnes aktuell verletzt und trotzdem kommen dann so Leute wie, Ezeli zum Beispiel, Brandon Rush zum Beispiel, die machen genauso mit wie die anderen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Prinzip vom FC Barcelona. Weißt du, egal welcher aus der A-Jugend, welcher Spieler aus der A-Jugend da kommt, der funktioniert in diesem System sofort perfekt. Ich möchte dich trotzdem jetzt gerade mal ein bisschen aus dem Konzept bringen. Welcher Spieler führt denn momentan in der Liga die 3-Punkt-Percentage an? Das ist jetzt fies, ich weiß. Es war nach Spieltag 5 oder so längst ein Galloway. Okay, das ist eine gute Antwort, aber Stephen Curry ist auf 5. Mhm. Kawhi Leonard. Ja, Effizienz. Kawhi, halt, ne? Wow. Also gut, wir können natürlich jetzt im Prinzip auch schon fast in die MVP-Diskussion reinspringen. Natürlich, der MVP ist jetzt so gut wie vergeben schon, muss man ja ehrlich gesagt sagen. Aber ich würde natürlich gerne nochmal versuchen, darüber zu sprechen, welche Spieler auf seinem Niveau momentan spielen oder zumindest in der Nähe seines Niveaus. Und da muss man natürlich Kawhi schon auch nennen. Ich glaube, ein Spieler, den ich noch gerne den Case machen würde, ihr könnt es euch vielleicht denken, je nach dem Post, den ich heute gepostet habe, den werde ich später nochmal vorstellen bei unseren Freak of the Week. Aber gut, ich glaube, wir sollten vielleicht unseren Fokus nochmal weiter auf jüngere Spieler setzen, und zwar auf die Rookie-Class. Ich würde ganz gern nur ein paar Spieler rausnehmen, jetzt gerade, weil du natürlich mitten im Hype versunken bist, wahrscheinlich schon von den Knicks-Tabs. Was meinst du momentan? Welcher Spieler beeindruckt mehr diese Saison? Welcher Rookie? Kristaps Porzingis oder Karl-Anthony Towns? Was das reine Game angeht, Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns und Andrew Wiggins ist für mich der zukünftig beste One-Two-Punch der Liga wahrscheinlich. Karl-Anthony Towns, finde ich, ist auch, glaube ich, von den Stats fast gleich auf, macht, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte, wenn ich das recht in Erinnerung habe, als Kristaps Porzingis momentan, aber die Moves, die er hat, die Spielübersicht, die er hat, wie er sich bewegt, finde ich noch eine... Also Karl-Anthony Towns wäre, glaube ich, der Einzige, den man vielleicht sogar traden würde für, oder wo man Kristaps Porzingis für traden könnte, weil die beiden sich nicht ein bisschen, also nicht viel tun, aber Karl-Anthony Towns sehe ich da doch nochmal ein kleines bisschen weiter vor. Was man Porzingis zugutehalten muss, finde ich, ist, dass er mit diesem ganzen Hype und diesem Mediadruck, der natürlich in Minnesota ein ganz anderer ist als in New York, das habe ich ja live miterleben können, das ist schon ein Gänsehautfeeling, wenn der Garden dann deinen Namen ruft und alles, das ganze Spotlight nur auf dich gerichtet ist, die Plakate in der Stadt sind mit Porzingis voll, da rückt sogar Melo teilweise ein bisschen in den Hintergrund, die Werbespots, wenn es in die Teaser geht für die New York-Spiele, alle mit Porzingis, also damit scheint er richtig, richtig gut umzugehen und das muss Karl-Anthony Towns in Minnesota wahrscheinlich nicht, aber was der aufs Parkett legt, ist halt auch aller Ehren wert, muss man sagen. Ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst, was jetzt auf dem Statsheet natürlich nicht klar wird, ist der ganze Rummel, der um den vermeintlichen Fehler der Knicks irgendwie sich jetzt in eine ganz andere Dynamik verwandelt hat, nämlich dass halt Porzingis jetzt erstmal wieder die Gemüter ein bisschen beruhigen muss, dass er jetzt nicht nächste Saison schon der nächste Dirk Nowitzki wird und 28 und 10 averaged wird, 15 Jahre lang, sondern dass er einfach einen wahnsinnig guten Start gemacht hat, dass er wesentlich besser reboundet und verteidigt als jetzt in der Preseason noch antizipiert oder aus der Preseason kommend antizipiert. Das ist wirklich das größte Improvement, was ich sehe. der Schuss und die Beinarbeit sind natürlich allererste Sahne. Also da muss man sagen, dass er unfassbar gut ausgebildet ist, dass er wahnsinnig reif ist für sein Alter, was so die Moves betrifft, die Bewegung, auch die Spielintelligenz, dass er genau weiß, wann er eben trailt, wann er poppt und wann er rollt sozusagen bei einem Block. Und das macht ihn natürlich zu einer Riesenwaffe. Ich würde mir jetzt gerne wünschen, dass Fischer vielleicht bald schon mal so Pick and Rolls halt mit Carmelo Anthony dann eben einsetzt, wird er ein bisschen schwierig, was das Spacing betrifft, wenn jetzt Robin Lopez noch spielt. Aber generell wäre das natürlich eine tödliche Waffe für die nächsten Jahre, für die Knicks. Ja, ich finde es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Porzingis mehr Zeit auf der 5 verbringen wird. Das ist in diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil er halt doch noch arg skinny ist, muss man sagen. Aber eben für seine Figur, wie du schon gesagt hast, sich auf jeden Fall unterm Korb behauptet, wenn er jetzt in der nächsten Offseason vielleicht nochmal 5-6 Kilo an den Beinen und irgendwie vor allem, was die Stabilität im Rumpf dann angeht, es müssen ja nicht unbedingt nur die Arme sein, vielleicht auch ein bisschen so Rücken fürs Posting irgendwie dazulegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch gerade wegen seiner Größe, ich meine, mit Schuhen ist er 7'3", das ist halt wahnsinnig riesig, dass er dann mehr Zeit auf der 5 verbringen wird, was dann vielleicht sogar bedeuten wird, dass Robin Lopez irgendwie in die zweite Garde rutscht oder so, das muss man alles mal sehen, aber ich bin auch hellauf begeistert, ich glaube, dass es schon schwer ist, wenn du als 19-Jähriger aus Europa in die NBA kommst und in der Draft Night erstmal zerbuht wirst quasi von deinen eigenen Fans oder denjenigen, die deine eigenen Fans werden sollten und dass er da ziemlich erwachsen mit umgegangen ist und gesagt hat, ja gut, dann muss ich halt gucken, dass ich deren Meinung ändere und ich glaube jetzt mit dem 7. Double-Double, obwohl man gestern beim Spiel gegen Milwaukee schon gesehen hat, so ein bisschen Rookie-Wall, mit der Nase gegen die Rookie-Wall ist er da schon gestoßen ab und zu, aber mit dem 7. Double-Double in 20 Spielen, das ist schon allererste Sahne. Und als Knicks-Fan bin ich natürlich Feuer und Flamme. Was natürlich ein Unterschied ist, und da muss ich ein bisschen sticheln, du wirst wahrscheinlich jetzt schmunzeln, gegenüber anderen Standorten wie zum Beispiel LA ist das ja völlig zu Recht den Fans, den Knicks-Fans und vor allem den Fans, die dann immer tagtäglich in den Garden pilgern, nachgesagt wird, dass sie eben viel Basketballverstand haben. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass eben die Menschen in New York dann sehen, hey, der Junge, der gibt Gas, der Talent, komm, wir geben ihm ein bisschen Zeit. Natürlich wird dann auch überreagiert schnell, aber ich meine, im Ende des Tages sind es dann doch Fans. Ich glaube, dass das in anderen Städten, wie zum Beispiel in L.A. anders sein muss, wo du direkt Hollywood sein musst und wo vielleicht nicht ganz so viel Fingerspitzengefühl basketballerisch in den Tag gibt. Ja, und ich glaube, dass, also ich hoffe, dass es so ist und ich bin davon überzeugt, dass eben Porzingis kein Jeremy Lin-Hype 2.0 ist. Also, dass Jeremy Lin damals so ein paar überragende Spiele gemacht hat, unter dem System D'Antoni. Klar, da einfach einen Riesenlauf gehabt, aber da gab es auch einen Riesenhype in der Stadt. Auch da hatte ich Glück und konnte ein Spiel davon live sehen. Aber ich glaube, bei Porzingis ist das ein bisschen anders. Ich glaube, da sieht man schon, dass da die Zukunft drumherum gebaut werden soll und dass er auf jeden Fall die Möglichkeiten hat. Aber lass uns nicht nur über die beiden reden. In der letzten Woche gab es auch ein paar negative Vorkommnisse von einem Topic, und zwar von Jalil Okafor, der abseits des Platzes mit zwei Schlägereien quasi aufgefallen ist, dann ist er, glaube ich, noch irgendwann mal was 180 oder so geblitzt worden oder so ähnlich. Dann hat er in der Bar eine Fake ID, also einen Ausweis gezeigt, der nicht sein richtiges Geburtsdatum eben draufstehen hat, damit er irgendwie Alkohol kaufen kann. Das ist jetzt nicht so lustig gewesen und ich hoffe, dass er die Kurve da wieder kriegt, weil ansonsten, wenn er jetzt nach Joel Embiid auch noch irgendwie Probleme abseits des Courts kriegt, dann ist das Projekt 76ers, glaube ich, endgültig gestorben. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich nicht zu weit aushole gegen einen riesen Rundumschlag gegen dieses gegen diesen vermeintlichen Prozess, der absolut in eine absolute Farce verkommt und mit einem immer fortwährenden Zirkel der Trauer irgendwie weitergeht. Insofern versuche ich mich jetzt wirklich nur auf den Spieler zu konzentrieren. Ganz kurz, das ist so dieser klassische... Können wir bitte den Namen Factory of Sadness so langsam tauschen. Von Minnesota in Richtung Philadelphia umschiffen oder bist du da noch nicht bereit zu? Doch, ich hab ja den Namen abgelegt, Factory of Sadness für Minnesota und habe aber dafür das ausgetauscht als Madness für die Sacramento Kings und da bin ich noch nicht bereit, von wegzugehen, weil das ist noch vollkommen in Play. Okay. Und die Implosionsgefahr besteht weiterhin. Aber was Jerry Oldkopfer betrifft, ist halt dieser typische Good Stats Bad Team Guy, ne? Und auch das stimmt noch nicht mal unbedingt, weil wenn man sich ein bisschen an dieser vermeintlichen 2010 Surface Oberfläche kratzt, dann sieht man, ich habe glaube ich einen Stat gehört letztens, er hat das schlechteste Defensiv-Rating aller Spieler, die irgendwie bestimmte Minutenanzahl spielen. Also er ist eine absolute defensive Katastrophe für sein Team. Und das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Der einzige Lichtblick diesbezüglich ist, dass wenn sie wirklich irgendwann mal Spieler mit NBA-Format bekommen sollten oder mehr als zwei weitere, Robert Covington und Nerlens Noel, dann kann es auch sein, dass er ein bisschen besser aussieht. Aber bis dahin ist er absolut überfordert, vor allem was die defensive Seite anbetrifft. Liegt das denn daran, diese Eskapaden jetzt, die ich gerade angesprochen habe, auch so ein bisschen daran, dass er eben wie zum Beispiel Karl Anthony Towns hat Kevin Garnett zum Beispiel als Veteran, an den er sich ein bisschen halten kann. Kristaps Porzingis hat Carmelo oder Aflalo oder Calderon, die halt vernünftige NBA-Spieler sind mit der richtigen Arbeitseinstellung. Dass Okafor solche Leute nicht um sich rum hat und dass einfach dieses Gebilde 76ers so am Bröckeln ist, dass man da auch schnell die Fassung verliert? Ja, das kann durchaus sein. Man hat das aber durchaus mit anderen Spielern ja auch schon gesehen. Wie viele Jahre lang hat Andrew Bynum irgendwie Zeit bekommen. Andrew Bynum ist jetzt längst aus der Liga, niemand spricht mehr über Andrew Bynum, aber seit er irgendwie 17 war oder so und von der Highschool kam, haben alle jedes Jahr gesagt, das hier bei Andrew Bynum krass ausrastet. Dann hat er ein gutes Jahr gehabt, wurde prompt für Dwight Howard verschifft und danach ist er ein Jahr später aus der Liga gewesen und hat übrigens auch nochmal bei Philly angeheuert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und hat sich auch eine Eskapade nach der anderen geliefert und ich sage jetzt nicht, dass das Jaleel auch passieren wird, aber ich glaube, dass er schon so ein klassischer Typ sein kann, wie ein früher Zach Randolph, der gute Stats liefert, aber halt immer Unruhe stiftet in seinem Team. Wenn wir ein bisschen weiter nach unten gehen noch in dem Draft, um das vielleicht um nicht nur die Top 3 Player, ich meine über D'Angelo Russell haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen, als wir über die Lakers gequatscht haben. Was sagst du zu den anderen? Hezonja, dein most exciting Player, als wir den Draft damals besprochen haben, oder Stanley Johnson zum Beispiel von Detroit. Was würdest du über solche Spieler sagen? Wo sind die im Moment einzuordnen? Ich glaube, Stanley Johnson hat seine Rolle gefunden. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt momentan Brandon Jennings und Jody Meeks verletzt sind und die Bank der Pistons einfach extrem geschrumpft ist. Das heißt, er ist notgedrungen der sechste Mann. Das tut ihm, glaube ich, sehr, sehr gut. Auch ein Justice Winslow kann sicherlich davon profitieren, dass er ein bisschen Spielzeit bekommt. Sogar ein Frank Kaminsky, über den ich arg geschimpft habe und wo ich auch noch nicht wirklich überzeugt bin, hat jetzt ein paar gute Spiele abgeliefert und hat gezeigt, was er bringen kann. Da ist Mario Sonja halt nochmal ganz anders dran und ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich daran liegt, dass Scott Skiles ein harter Hund ist, sein Trainer, aber die Boxscores ähneln sich doch immer sehr, also irgendwie, weiß ich nicht, 7 Minuten gespielt, 1 von 3 aus dem Feld geworfen und da muss man wirklich aufpassen, es ist halt super schwierig, in 7 Minuten irgendwie mit einem Coach was zu zeigen, was ihn überzeugt, dass man länger spielt. Ja? Das ist sehr, sehr hart. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Ja, ich meine, für Scott Skiles ist es natürlich auch nicht, also es ist jetzt nicht unbedingt die Not da, Hezonja auch noch entwickeln zu müssen, weil der Rest des Kaders in Orlando natürlich auch ziemlich jung ist und da läuft es ja im Moment ganz ordentlich. Ich fand es interessant, dass er den Move gemacht hat und Victor Oladipo von der Bank bringt, als sechsten Mann zwischenzeitlich, um die zweite Garde so ein bisschen zu stärken, aber mit Elfrid Payton und ihm und Aaron Gordon und so, da gibt's ja genug junge Spieler, die er erstmal entwickeln kann, die aber schon ein Jahr mindestens NBA-Spielzeit auf dem Buckel haben und dann wird es vielleicht bei Sonja noch ein Jahr dauern, bis er dann wirklich mal seine 20 Minuten kriegt. Ja, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Ich meine, wir haben so viele Sachen, über die wir sprechen wollen. Ich hoffe, wir rasen nicht durch die Themen, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über Teams sprechen, die einerseits sehr, sehr gut gestartet sind, oder wir machen das meist über die letzten 10 Spiele, gucken uns an, wie die Teams halt performt haben, oder Teams eben auch, die strugglen. Eine Sache, die wir noch nicht gesprochen haben, die aber wohl schon ein bisschen was her ist, ist, dass er eben die Houston Rockets den Stecker gezogen haben, sprichwörtlich, haben ihren Trainer gefeuert. Kevin McHale ist nicht mehr Trainer des Teams von James Harden. Jetzt ist Bickerstaff Trainer. Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Entscheidung war, ehrlich gesagt. Ja, zumal es ja, also die letzte Saison war so erfolgreich, dass jetzt, ich glaube, wann ist es passiert? So nach dem 15. Spiel oder so haben sie jetzt, haben sie den Trainerwechsel vollzogen. Weiß nicht, ob das nicht schon ein bisschen früh ist, ehrlich gesagt. Also letztes Jahr war der Trainer Houston Rockets immer noch in der Trainer des Jahres-Konversation und jetzt auf einmal den Stecker oder die Reißleine schon zu ziehen nach 15 Spielen, finde ich halt auch arg früh. Was man aber sagen muss, wir beide haben, glaube ich, als Orakel schon vor der Saison gesagt, dass wir mit dem Ty Lawson-Trade, dass das halt genau so nach hinten losgehen kann, wie es nach vorne gehen kann. Und jetzt zeigt sich eigentlich, dass Ty Lawson, wenn überhaupt, Unruhe stiftet oder halt ein absoluter Non-Factor in dem Team geworden ist. Und wenn wir nachher über die Klippe sprechen, dann werde ich vielleicht etwas kontrovers mal einen Spieler da reinwerfen von den Houston Rockets, aber das System, was letztes Jahr so erfolgreich war, das scheint im Moment überhaupt nicht zu greifen. Dazu kommen natürlich auch gewisse Formschwankungen bei einigen Spielern. Jetzt haben sie mal 3 in Folge gewonnen, stehen mit 10-11. Ich gucke gerade auf die Ergebnisliste mit 10-11 da. Ich hätte aber zu diesem Zeitpunkt schon gedacht, dass sie mindestens irgendwie auf dem 3., 4. oder 5. Platz sind. Jetzt sind sie gerade so knapp, wenn überhaupt, noch in den Playoffs drin. Ja, aber der 3. Platz, OKC, sind 2 Spiele weg. Also ich weiß nicht, so schnell den Trainer zu feuern. Für mich macht es überhaupt keinen Sinn, den Trainer zu feuern während der Saison. Ich weiß nicht. Ich sag das auch immer in der Bundesliga, jetzt beim Fußball, auch wenn ich jetzt echt sehr, sehr wenig nur noch über Fußball und Bundesliga spreche. Ich könnte jetzt auch sagen, auch in der NFL, American Football. Meiner Ansicht nach macht das nicht wirklich viel Sinn, den Trainer zu feuern. Das ist eine PR-Maßnahme, weil der Druck zu groß wird, weil die Medien Fragen stellen, wann, wie es jetzt aussieht mit dem Team. Und dann ist es natürlich die einfachste Möglichkeit, weil du die Spieler nicht irgendwie sofort loswerden kannst, dann den Trainer loszuwerden und zu hoffen, dass dann durch einen neuen Trainer, ein neuer Push, ein neues Signal durch die Mannschaft geht und eben diese Negativdynamik aufgehalten werden kann. Wenn man sich das jetzt anguckt, die Houston Rockets waren 4-7, als Kevin McHale gefeuert worden ist. Man muss dazu sagen, sie haben saftige Niederlagen kassiert und die letzten 4 in Folge waren gegen Brooklyn, was auch schlecht ist, gegen Dallas zu Hause, gegen Denver und gegen Boston. Und fast alle mit mehr als 10 Punkten. Klar, dann ist ziemlich Feuer unterm Hintern, symbolisch gesprochen, aber hey, du bist jetzt echt noch ziemlich nah dran und jetzt musst du dich auf einen neuen Trainer umstellen. Spielt er wirklich genauso? Hat er den Lockerroom so in der Hand wie Kevin McHale, der nachgewiesen ein Spielertrainer war und der auch mit schwierigen Charakteren wie Dwight Howard und James Harden auskam? Ich glaube, du hast dir mehr Probleme gemacht durch diesen Move, als wenn du ihn behalten hättest. Ja, sehe ich ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Aber dass es überhaupt so ist, dass sie noch relativ nah an der Spitze dran sind, liegt daran, dass jedenfalls von den Records her der Osten wieder erwartend aktuell besser ist als der Westen. Das ist eigentlich, ja, finde ich auch ziemlich interessant. Ja, definitiv. Da können wir jetzt schon uns ein bisschen die Standings mal anschauen. Im Prinzip hast du nur 2 Teams im Westen, die herausstechen. Memphis hat so ein bisschen einen Run hingelegt nach dem sehr, sehr schlechten Start mit 7-3, aber da haben wir im Previews ja gesagt, wir sind noch nicht ganz überzeugt, weil viele der anderen Teams an der Spitze sich deutlich verbessert haben. Memphis ist ungefähr gleich geblieben. Ja. Es bleibt also wirklich nur neben den Golden State Warriors zu nennen, dass San Antonio ganz klar das zweitbeste Team in der Conference ist, extrem ausgeglichen. Kawhi ist ein MVP-Kandidat und sie brauchen noch nicht mal einen LaMarcus Aldridge bei 100%, wahrscheinlich reichen momentan 80%, aber der Rest der Liga dümpelt wirklich vor sich hin, während unten hin sich jetzt gerade mit Phoenix und Minnesota zeigt, dass diese Teams vielleicht ein bisschen zu guten Start hatten. Beide haben jetzt einen recht schlechten Run hingelegt über die letzten 10 Spiele, dass ja da momentan wirklich die Western Conference durchweg struggelt. Portland wundert mich. Also das sind für mich sind sowas noch so, auch dass Denver schon 8 Siege hat, sind für mich noch so ein paar Ausreißer. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass sich das so, naja, bis, sagen wir mal, Mitte Januar spätestens eingependelt haben wird. Ich glaube, dass viele Teams, so wie die Clippers, so wie OKC zum Beispiel, aber dann auch die Houston Rockets, allein vom Talent her und von den Spielanlagen dann doch ihre Records nochmal deutlich verbessern werden und dann das Bild auch im Vergleich zum Osten nochmal so ein bisschen gerade gerückt wird. Denn wenn wir dann mal in den Osten springen, Teams wie zum Beispiel Orlando oder auch Detroit oder ja Milwaukee zum Beispiel, die haben unheimlich Probleme gehabt jetzt am Anfang der Saison, beziehungsweise Orlando hat es eigentlich noch ziemlich ordentlich gemacht, steht für mich so ein bisschen als der Overachiever im Moment im Osten da, Charlotte vielleicht genauso zu nennen. Also ich glaube, da wird sich das Bild noch in den nächsten nochmal 20 Spielen, glaube ich, so ein bisschen gerade rücken. Ja, man muss natürlich auch Indiana nennen, 7-3 aus den letzten 10. Ich kann ja mal ein bisschen elaborieren, was ich meinte mit meinem Post heute auf unserer Facebook-Seite. Ich habe geschrieben, hey, lass uns doch mal ein bisschen mehr über Paul George und die Pacers reden, anstatt über die Warriors. Klar, du hast ein bisschen die Augen halt gerollt, zu Recht natürlich, weil der Vergleich hinkt. Die Pacers sind natürlich bei weitem nicht so schön anzusehen und auch nicht so rund und bei weitem auch nicht so gut einfach wie die Pacers. Aber man muss wirklich sagen, Hut ab, das Team hat die Kurve bekommen und hat eine Identität. Und das haben so früh in der Saison nicht so viele Teams. Du hattest es erwähnt, Monta Ellis spielt statistisch gesehen schlecht. Ich sag nach wie vor, dass er gut in das System passt, weil er jetzt eben Paul George ermöglicht, viel so ein Spot-Up-Shooter zu sein, Dreier zu werfen. Paul George muss nicht immer irgendwie den Ball in der Hand haben. George Hill kann dadurch viel mehr einfach in der Ecke stehen und den Floor, also den Floor spacen, muss ich jetzt leider sagen, also halt mit seiner Schusskraft eben Räume schaffen. Und mir gefällt das Team. Frank Vogel hat gezeigt bislang, dass er auf jeden Fall taktisch mithalten kann, einen ganz anderen Stil zu spielen und sind Vierter. Sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Keiner redet über die Chicago Bulls, habe ich das Gefühl. Also 11-6 ist ein ordentlicher Rekord. Gestern haben sie dann verloren, aber bislang dritte Kraft, beziehungsweise die zweitwenigsten Niederlagen. Miami ist ja aktuell auf 1, weil sie gestern gewonnen haben gegen Cleveland, wo LeBron sich ausgeruht hat. Beziehungsweise, ich glaube, war es ein Back-to-Back eigentlich. Wahrscheinlich deswegen hat er dann auf der Bank gesessen. Aber ja, du hast recht. Also ich bin auch positiv überrascht von den Pacers, glaube aber, dass das auch so ein bisschen nach hinten losgehen könnte, weil ich glaube, es sind noch nicht viele Automatismen in diesem neuen, schnellen Spiel, was sie jetzt die Saison forciert haben. Das überrascht vielleicht den einen oder anderen Gegner, weil sie das so von Indiana in den Scouting Reports bislang nicht gewohnt waren. Und es ist doch, auch wenn du richtigerweise sagst, dass natürlich viele Räume geschaffen werden dadurch, es ist schon arg auf die Tagesform oder jetzt aktuell die Monatsform, wenn man so will, von Paul George zugeschnitten. Und in so einem Spiel wie gestern, das haben sie dann in die Overtime gebracht und dann noch verloren. Aber wenn Paul George eben dann mal unter 30 Punkten scored, dann wird's, glaube ich, für das Team arg schwierig, weil halt dann Rodney Stuckey die zweite Geige spielen muss oder Monte Ellis dann, der aktuell nicht so gut drauf ist. Aber wird man sehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich die Pacers am Ende des Tages auch so zwischen 7 und 8 wiederfinden werden. Aber es ist natürlich eine schöne Momentaufnahme erstmal. Da hast du natürlich meine argumentative Achillessehne gefunden. Natürlich, Paul George ist momentan der Motor des Teams, ganz klar. Wenn du natürlich dein Rookie Miles Turner momentan verletzt auf der Bank sitzen hast und dann Jordan Hill irgendwie 25 Minuten spielst, der wirklich mit einer der ineffizientesten Big Men der gesamten Liga ist und schon lange war in den letzten beiden Jahren bei den Lakers, dann hat man sicherlich nicht den besten Kader. Du hast es erwähnt, ich möchte es jetzt nochmal zitieren. Also er kann auf jeden Fall Stephen Curry als Freak of the Week sozusagen Konkurrenz machen. Du hast die Stats von Paul George im letzten Monat erwähnt. Ich habe sie mir mal runtergeschrieben. 30,9 Punkte bei 50% Dreierquote und er nimmt 8 Dreier pro Spiel. Also es ist massig. 8,2 Freiwurfversuche pro Spiel, 8 Rebounds und 4 Assists. Dabei ein 10-4 Record im letzten Monat. Also das ist schon aller Jahren wert. Ich finde das ja auch gar nicht schlimm, ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich will die Leistung von Paul George da überhaupt nicht schmälern. Ich freue mich sogar riesig über seine Leistung nach der schlimmen Verletzung. Und bei anderen Teams wäre es ja auch so, wenn du Steph Curry in Golden State rausnehmen würdest, wenn du LeBron bei Cleveland rausnimmst, dann sieht das Bild da auch ganz anders aus. Aber ich glaube, bei Indiana gerade aufgrund der, weil das Spielsystem noch so neu ist, profitiert er aktuell ganz arg davon. Bin aber gespannt, wie das über 82 Spiele aussieht einfach. Ja. Kommen wir zu einem anderen Team. Ich weiß nicht, die Charlotte Hornets könnten wir wahrscheinlich noch nennen. Auch 7-3 haben sich sehr gut gefangen. Haben so ein bisschen den Negativtrend eben dann gestoppt und umgekehrt in Positivtrend. Ist sicherlich ein Team, was auch so im Win-Now-Modus ist. Durch den Trade mit Portland, dass sie jetzt eben Nicolas Batum an Bord geholt haben. Ich glaube, Al Jefferson, da musst du halt ein Team irgendwie drumherum bilden, was wenigstens versucht, eine Playoff-Runde zu gewinnen. Das wird auch so die sprichwörtliche Ceiling, also die Decke des Teams sein, leistungstechnisch meiner Ansicht nach. Maximal Playoff-Einzug / erste Runde überstehen. Ja, erste Runde überstehen halte ich sogar für sehr gewagt, aber ja, ja. Klar. Playoffs, ja, müssen wir mal. Also wenn wir über Ceiling sprechen. Ja, dann auf jeden Fall. Also ich glaube aber, da gibt es viele Teams im Moment, die so auf, also ich glaube, alles ab Platz, na sagen wir mal, Toronto sehe ich eigentlich noch ein bisschen stärker, als sie aktuell sind, aber Charlotte, Orlando, Boston, Detroit, New York, Washington, Milwaukee. Es würde mich bei keinem Team wundern, wenn sie sich zwischen 7, 8, 9 oder 10 wiederfinden. Ich glaube, das wird am Ende der Saison noch richtig spannend. Bei Milwaukee bin ich ein bisschen enttäuscht aktuell und darunter kommen dann halt Brooklyn und Philadelphia. Brooklyn hat für mich mit den scheißigsten Ausblick von allen Teams überhaupt für die nächsten Jahre, denn der Pick, egal wie schlecht oder wie gut sie sind, der Pick geht auf jeden Fall, und aktuell sieht es aus, als wird es ein Top-3-Pick wahrscheinlich, geht auf jeden Fall an Boston, damals aus den Paul Pierce und Kevin Garnett Trades. Und Boston kann sich eigentlich nur die Hände reiben, weil man sagt ja jetzt schon, dass dieser Ben Simmons, der eventuell Number-One-Pick werden könnte, eine ziemlich große Nummer werden wird. Und ja, Boston mit ihren Picks sowieso gut ausgestattet, aber Brooklyn, meine Fresse. Also das ist so richtig nach hinten losgegangen. Um wie viel besser ist bitte der Rebuild von Boston, wenn du dir Philadelphia und Boston anschaust? Ja, du hast ein sexy Team, du hast coole Spieler, jeder ist an Bord, du hast einen Trainer, der aufbauen kann und kein frustrierter Trainer ist. Ja, in Philadelphia denkst du ja, dass Brett Brown jetzt sofort sogar kündigt, weil er keinen Bock mehr hat, mit diesem Rumpfkader irgendwie auch nur ein Training zu veranstalten. Und du hast halt irgendwie Picks en masse. Und hast eben auch Leute, die oder Spieler, die gerne genommen werden wollen, weil sie halt in der Mentalität jetzt halt groß geworden sind, sportlich, sprichwörtlich, wo man versucht, Spiele zu gewinnen und wo man nicht unbedingt jedes Spiel verlieren muss. Also ich sehe das doch wesentlich positiver, auch wenn sie natürlich jetzt noch nicht wirklich einen Superspieler haben. Ich glaube, sie sind ein Team, das gespickt ist mit so den viertbesten Spielern von einem richtig guten Team. Da hat vielleicht Philadelphia, weiß ich nicht, in Jaleel Okafor jemand gefunden, aber das bleibt nach wie vor abzuwarten. Das Team macht auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß und ich bin kein wirklich großer Freund von dem Ansatz von Philly. Nee, und wie gesagt, also ich freue mich natürlich deswegen, weil Brooklyn letztes Jahr gesagt hat, naja, es wird jetzt Zeit für eine Wachablösung in New York und bla bla bla, als wir dann so eine schlechte Saison hatten. Ja, und jetzt gucken wir uns das an. Wir haben einen der Top-Rookies bei den Knicks der ganzen Liga, immer noch einen oder zumindest jetzt wieder gesunden Star in Carmelo Anthony, viele gute junge Rollenspieler dazu. Und Brooklyn steht 2 Jahre später oder 3 Jahre nach diesem Projekt mit Kevin Garnett und Paul Pierce und Deron Williams jetzt am Ende der Nahrungskette. Und mit überhaupt gar keine, ich meine, New York hat auch keine Picks, aber dafür haben wir wenigstens promising junge Spieler. Und das ist so richtig, richtig nach hinten losgegangen. Und mich freut es ein bisschen, weil nach dem Umzug nach Brooklyn wurde so ein Hype um diese Mannschaft gemacht. Aber da wurde anscheinend nur auf Glamour, schnelles Geld und große Namen gesetzt, als auf irgendwie einen vernünftigen Aufbau, so wie er in Boston schon jahrelang verfolgt worden ist und so wie er jetzt auch seine ersten Anfänge in New York zum Beispiel nimmt oder in Detroit oder in Orlando. Das sind anscheinend alles Leute, die da arbeiten. Nehmen wir mal James Dolan in New York raus, aber alles Leute, die da arbeiten, die ein bisschen mehr von der Plan von der Sache haben, als die Leute, die in Brooklyn unterwegs sind. Ein Team würde ich gerne noch behandeln, bevor wir, glaube ich, zum die Klippe kommen. Aber eine Frage nochmal vorweg, bevor wir das letzte Team besprechen. Wo siehst du als Coach Derek Fisher? Mhm. Würde mich mal interessieren. Also es gibt 30 Coaches in der Liga. Auf welchem Platz ist Derek Fisher? Also auf jeden Fall in der unteren Hälfte. Zum einen daran liegt es für mich daran, weil er einfach noch so wenig Berufserfahrung hat. Zum anderen war ich auch jetzt schon am Anfang der Saison mit manchen Entscheidungen so, dass Sascha Vujicic zum Beispiel spielt viel zu viel. Das hat sich jetzt schon ein bisschen geregelt. Oder beziehungsweise nachdem Aaron Aflalo dann nach, ich glaube, 7 oder 8 Spielen dann zurückgekommen ist, hat sich die Spielzeit geändert. Aber dass er meint, er müsste immer auf 13 Leute zurückgreifen, ich glaube, er braucht einfach noch so ein bisschen, bis er sowas wie seine eigene Rotation oder seine eigenen, wo er überhaupt mit diesem Team hin will, bis er das selber irgendwie geschnallt hat. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Trainer wird, weil ich glaube, er hat diese Rolle als Players Coach ja auch schon bei seinen vergangenen Stationen am Ende seiner Zeit in LA und in OKC immer wieder eingenommen. Und egal mit wem man redet, ob es jetzt Durant ist oder Westbrook, eigentlich sagten alle, der Typ, der ist, wir haben an seinen Lippen gehangen und der hat so viel Plan vom Basketball wie kaum jemand anders. Aber wenn man an der Seitenlinie steht, ist es dann vielleicht doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube schon, dass er irgendwann mal ein guter NBA-Coach werden kann, aber im Moment ist er mit Sicherheit noch nicht bei den Top 15 Coaches angelangt, denke ich. Das letzte Team, die LA Clippers, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Da habe ich geschrieben, Clippers Quo Vadis. Sie haben jetzt so langsam ein bisschen die Kurve gekratzt, sind aufgrund, du hast es erwähnt, aufgrund der schlechten Western Conference oder dem schlechten Start der Western Conference momentan sogar schon auf Platz 4 hochgeklettert im Westen, aber mit einer Riesenlücke natürlich zu den ersten beiden Teams. Meinst du, dass die Verstärkungen in der Offseason tatsächlich so gut waren? Paul Pierce sieht aus, als sei er dann. Ich weiß es besser, dass man sowas nicht sagt. Ich wollte dich herausfordern. Nein, darauf werde ich nicht noch einmal reinfallen. Aber ja, die Verstärkungen, weiß ich noch nicht, ob die an der richtigen Stelle getätigt worden sind, denn jetzt, wo Chris Paul ein paar Spiele verletzt war, ist halt die einzige richtige Point Guard Option, die du dann hast, Austin Rivers. Und der Eighth Grader. Ja, das ist irgendwie passt das nicht zusammen. Also über Paul Pierce, ob er jetzt in den Playoffs dann nochmal einen Game Winner schmeißen will, da möchte ich nichts zu sagen. Die Leute, die uns schon ein bisschen länger zuhören, wissen warum aus den letzten Playoffs. Aber ja, irgendwie hast du schon recht. Also klar, DeAndre Jordan musste man irgendwie wiederholen, aber sonst der Rest des Kaders, finde ich, ist nicht so richtig homogen irgendwie. He called game. Okay. Ja, vielleicht noch 2 Punkte zu Blake Griffin. Ich glaube, Blake Griffin ist mittlerweile sehr underappreciated. Ich glaube, dass er tatsächlich unter den Top 10 Spielern der Liga zu nennen ist. Ist wirklich mittlerweile das komplett volle Paket. Also was er statistisch aufs Parkett bringt, das ist wirklich allererste Sahne und er ist wirklich in die erste Riege der Spieler hervorgestoßen, muss ich ehrlich sagen. Bin ich ein Riesenfan von ihm jetzt auch zuzugucken. Sein ist mittlerweile sogar, wer hätte es vor ein paar Jahren gedacht, der Spieler, der die meisten langen Zweier nimmt in der gesamten Liga und trifft sie eben auch sehr hochprozentig. Der zweite Punkt zu Blake Griffin, ich glaube, dass er bald auch in die erste Liga aufsteigen kann, vielleicht sogar unter LeBron James, was das Marketing betrifft. Ich glaube, kein anderer Spieler hat so viele Commercials außer LeBron wie Blake Griffin. Ja, ich glaube, ja, das kann gut sein. Ich glaube, Curry kommt dem Ganzen jetzt noch ein bisschen näher, aber bevor wir jetzt gleich zu der Klippe kommen und zu Spielern, die vielleicht auf dem absteigenden Ast sind, du hast gerade mal kurz erwähnt, in den Top 10 der Liga, wer sind denn die Top 10 der Liga? Also ohne Reihenfolge jetzt mal. Steph Curry? Boah. Russell Westbrook, LeBron, Durant, Paul George, Blake Griffin, haben wir 6. John Wall, 7, James Harden, 8. Nimmst du Kawhi, John? Ja. Müsstest du eigentlich? Alter. Ja, doch. So, dann hätten wir 9, fehlt noch einer. Ich gehe nochmal durch. Curry, Westbrook, LeBron, Durant, Paul George, Griffin. Jimmy Butler? Ah, weiß ich nicht. Wade, ist er schon raus? Wahrscheinlich. LaMarcus Aldridge? Nee. Darren Williams? Ja, belassen wir es dabei. Ich weiß nicht, du könntest natürlich auch je nach Position, also könntest du Marcus Cousins zum Beispiel nehmen. Ich meine, da könnte jeder auch, okay, theoretisch könntest du auch noch Anthony Davis nehmen, den wir vergessen haben. Schande über unser Haut. Also da kriegen wir schon 10 zusammen. Ja, das stimmt. Ja. Lass uns doch das neue Spiel mal machen. Ja, also, let us introduce. Nächstes Mal, wir versprechen es euch, kommt ein Trommelwirbel. Ich habe auch ein paar Drops rausgesucht. Die muss ich dir nochmal rüberschicken. Ich glaube, die müsstest du dann spielen, weil du derjenige bist, der aufnimmt gerade. Wir nennen es die Klippe. Ich möchte euch das kurz erklären, was wir damit meinen. Wir haben eben Paul Pierce genannt. Ich gehe jetzt mal raus und sag, Paul Pierce darf nicht mehr mitspielen bei die Klippe, weil Paul Pierce ist schon auf dem Absturz. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, die Klippe soll ein bisschen symbolisieren, dass ein Spieler noch oben ist, aber halt vielleicht oder vermeintlich, wir werden immer Spieler nehmen, über die wir dann eben diskutieren, vermeintlich auf dem Weg nach unten ist. Und wie es für eine Klippe so gehört, ist das ein ziemlich schneller Weg nach unten. Also da rollt man nicht runter, sondern da stürzt man runter. Und dementsprechend haben wir uns heute schon mal ein paar Spieler überlegt, die auf dieser Klippe sind. Marius kennt jetzt nicht die Spieler oder die Namen, die ich ihm gleich nennen werde. Bin ich also mal gespannt, ob er sagt, ja, die Jungs kippen schon langsam runter oder die Saison passiert, oder ob er sie noch nicht auf der Klippe sieht. Sollen wir loslegen? Sehr gerne. Mein erster Kandidat für die Klippe ist Tony Parker. Ja. Ja, sehe ich genauso, vor allem auch aufgrund der Verletzungsproblematik. Er kann, glaube ich, keine 82 Spiele mehr durchspielen, muss in dem System der Spurs ja vielleicht auch nicht sein, aber ich glaube, dass das für die Spurs, wenn es so eine Achillesferse gibt, dann so ein X-Faktor werden kann, weil ich glaube, wenn Tony Parker fit ist und so seine Top-Level-Leistung der letzten Jahre bringen kann, dann sind sie eins der besten Teams der Liga. Wenn das nicht ist, dann naja gut, wer spielt dann? Spielt Paddy Mills. Und das ist dann doch ein ziemlicher Abfall zu Tony Parker. Also ja, ich gebe dir recht, Tony Parker wird im Zweifel eher schlechter werden als besser werden. Ja, ich nehme jetzt mal die Statistiken von vor 3 Jahren. Da hat Tony Parker 5 Minuten mehr gespielt, 5 Würfe mehr genommen, mehr als 5 Würfe mehr genommen pro Spiel. Hat jetzt nur noch halb so viele Freiwurfversuche pro Spiel, hat ein Drittel weniger Assists und nimmt jetzt tatsächlich auch nur noch 10 Würfe bei 27 Minuten. Also ist ein wesentlich kleinerer Teil der Offensive. Weshalb ich ihn reingenommen habe, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen die Saison ist, wo man danach Tony Parker nicht mehr so im Kopf hat als wirklich sehr guten Point Guard. Ich glaube, dass er dann wirklich, also es kann sein, das ist jetzt in Anführungsstrichen Hot Take, aber halt nicht mehr unter den Top 20 Point Guards der Liga sein. Oh, das ist hart. Aber ja. Ja, aber ich glaube, wir würden locker 20 zusammenkommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, jetzt gerade vielleicht nicht. Wir haben ja auch Anthony Davis bei den Top 10 Spielern der Liga vergessen, aber generell hast du natürlich recht. Ja, also gut, ich überlege mir nachher mal das mit den 20, aber ich fühle mich eigentlich ganz gut, dass ich es vielleicht noch schaffen würde. Sollen wir den nächsten Spieler mal nehmen? Ja. Wir gehen das mal durch. Sehr interessant, Tyson Chandler. Stimmt, von Tyson, also das ist das erste Mal, dass ich den Namen Tyson Chandler in dieser Saison höre jetzt von dir. Ja, ist ziemlich die Klippe runtergefallen, ist sogar tatsächlich jetzt nicht mehr in der Starting Five, Alex Len spielt, hat offiziell eine Hamstring-Injury, also halt hat was an der Leiste, aber hat vorher auch schon wirklich nicht so super gespielt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er eben nicht mehr das Offensivpotenzial abrufen kann, weil er nicht mehr wie ein Dallas Spieler hat, die ihn so einsetzen können und im Zweifel auch ein Coach. Weil er natürlich jemand ist, der Blöcke stellend zum Korb abrollend dann eben auch den Ball bekommen muss in Positionen, wo er abschließen kann. Aber bislang, klar, kleiner Rahmen, aber er hat nur 15 Spiele gespielt. Seine Field Goal Percentage ist um 20 Prozentpunkte gedroppt, von 66% letztes Jahr auf 46%, 5 Punkte nur anstatt 10, 8,8 Rebounds statt 11,11. Also es könnte sein, dass dieser Vierjahresvertrag über 40 Millionen oder was sehr, sehr schlecht aussehen wird. Ja, uneingeschränkt gebe ich dir da recht. Der letzte, die letzte Person meinerseits, wo man vielleicht ein bisschen mehr vorsichtig sein könnte, ist Zach Randolph. Ich sage, dass Zach Randolph nächstes Jahr nicht mehr in der Starting Five stehen wird. Ich sage sogar, dass Zach Randolph getradet wird dieses Jahr. Ach krass, ja. Ich glaube, dass er halt wesentlich ineffizienter geworden ist, weil er einfach nicht mehr, er hat noch nie wirklich die Athletik besessen, aber dass er jetzt langsam auch so ein bisschen diesen Willen, diese Bulkiness verliert, um sich dann eben diese Putbacks, die einfachen Zweierpunkte dann eben zu arbeiten. Jetzt muss er umso mehr lange Zweier nehmen, die natürlich seine Effizienz ein bisschen zerstören. Er wirft nur 45% als Power Forward, 14 Punkte, 8,5 Rebounds. Ich glaube, dass da ein Sturz nahe steht. Ja, tut mir leid. Also Zach Randolph, ich mag Zach Randolph als Spieler und ich mag Zach Randolph noch mehr als Spielerpersönlichkeit. Aber ja, gib dir recht, so langsam, also es ist nicht mehr die gute Seite der Karriere, sagen wir so, auf die er steht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn Memphis so ein bisschen weiter struggelt, dass dann die Zeit der beiden Leuchttürme unterm Korb dann doch vorbei ist. Und Marc Gasol haben sie gerade erst verlängert, also kann ich mir vorstellen, wenn es irgendwie einen Markt gibt bei einem Contender, die unbedingt jemanden unterm Korb brauchen, der ein bisschen Körper und ein bisschen Greediness mitbringt und man vielleicht einen Pick dafür abstauben kann, dann halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass Memphis zumindest drüber nachdenkt, Zach Randolph zu traden. Ja, der letzte Spieler, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber quatschen, aber man kann im Prinzip wirklich auch schon das letzte Loblied über die Karriere singen fast, ist Kevin Martin von den Minnesota Timberwolves. Ich glaube nämlich auch nicht, dass da ein Trade wirklich was helfen würde. Er hat letzte Saison noch 20 Punkte geaveraged, hat, lass mich gerade mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 Punkte, 20 plus Punkte Saisons in seiner Karriere. Also ist wirklich ein großartiger Scorer gewesen. Ich glaube, dass das nicht nochmal passieren wird. Ich glaube, er wird nie wieder über, weiß ich nicht, 13, 14 Punkte erreichen. So, mein Freund. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen kontrovers, denn mein Spieler auf der Klippe ist Dwight Howard. Ich glaube, ich war ein bisschen zu konservativ, was die Spieler betrifft. Also vielleicht demnächst ein bisschen mehr Feuer rein. Aber Dwight Howard ist ein guter Punkt. Ich sage nämlich, dass er nicht auf der Klippe ist. Ich sage, dass er nicht genug Bälle bekommt und sein Mitspieler, vor allem James Harden, nicht genug Geduld haben für ihn, dass er in aller Ruhe ein bisschen im Post ein bisschen was machen kann. Ich habe letztens gesehen, das vorletzte Spiel, was er gemacht hat, 37 Minuten gespielt, 6 Field Goal Attempts. Dafür ist er zu gut. Ja, aber 13,5 Punkte pro Spiel. Wenn man jetzt mal auf die letzten 5 Jahre zurückguckt oder auf die Entwicklung, natürlich hat sein Zwischenstopp in L.A. ihm nicht unbedingt gut getan, aber es gab seit der Saison 2010, 2011 nur noch zwei Saisons, in der über 70 Spiele gemacht hat. Eine 54-Spiele-Saison war dabei in Orlando, dann bei den Lakers, gut, hat er noch relativ viele Spiele gemacht, aber da wurden seine Stats schon deutlich geringer. Letztes Jahr nur 41 Spiele gemacht, also nur 50% aller Spiele. In dieser Zeit, in diesen letzten Jahren, sind seine Wurfversuche, also Two-Point-Attempts, um 5 zurückgegangen, von 13,3 noch im Jahr 2012 bis jetzt auf 8,7. Ich weiß nicht, vielleicht ist Klippe tatsächlich ein bisschen zu hart, aber ob Dwight Howard reicht, der zweitbeste Spieler für eine Championship-Mannschaft zu sein? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Drittbester Spieler im Team, ja. Zweitbester Spieler im Team. Dafür ist er mir auch nach wie vor offensiv zu limitiert. Das Konzept damals in Orlando war perfekt auf ihn zugeschnitten. Wenn man jetzt im Grunde, also mit James Harden hat man einen MVP-Kandidaten, wenn man da einfach einen überdurchschnittlichen Spieler, sagen wir mal so, wenn wir James Harden gegen Klay Thompson tauschen, der auch All-Star-Potenzial hat, aber wahrscheinlich gerade was das Scoring angeht, jetzt nicht das gleiche Level hat wie James Harden, dann glaube ich, wird es arg eng, sich dann auf Dwight Howard als zweitbesten oder vielleicht sogar dann sogar besten Spieler des Teams zu verlassen. Und ich glaube, das ist... ich weiß nicht. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Wenn du jetzt tatsächlich diesen Tausch so durchführen wirst, ändert sich natürlich automatisch die Spielphilosophie und dann hat er eben keine Usage Rate mehr von 18%, also wie es dieses Jahr ist, was nach seiner Rookie-Saison mit Abstand der niedrigste Wert ist. In seinen Haupt-, in seinen Peak-Jahren in Orlando hat er einen Usage Rate von 27, 26 Prozent. Das ist wesentlich höher, als es jetzt der Fall ist. Und wie es aussehen kann, wenn er wirklich gebraucht wird, auch vor allem in den Playoffs, davon kann natürlich auch LaMarcus Aldridge von den Portland Trailblazers mal ein Lied singen, der, wann war es, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, absolut zerstört worden ist von Dwight Howard im Post. Natürlich, dass die Spielphilosophie innerhalb der NBA ändert sich. Da ist natürlich schwierig, mit Dwight Howard noch über 48 Minuten, sage ich mal, mitzuhalten gegen manche Teams. Aber genau andersherum kann man auch sagen, dass er wirklich noch sehr viele Teams dominieren könnte, wenn er denn die Zeit und das Vertrauen des Trainers genießt und natürlich auch die Gesundheit. Aber eigentlich ist das Spielsystem von Houston doch perfekt auf ihn zugeschnitten. Also genau wie damals in Orlando, alles drumherum stacken mit Dreierschützen, auf die er rauskicken kann. Das wird aber in Houston nicht mehr gemacht. Und klar, das hat natürlich, wie du auch schon sagst, mit seiner Verletzungshistorie zu tun, dass seine Usage-Rate nicht mehr so hoch ist. Aber ich glaube auch einfach, dass er, also dann würden, wenn wir den Tausch mal andersrum machen würden, wie würden denn die Houston Rockets dastehen, jetzt mal von Persönlichkeit abgesehen, wenn wir Dwight Howard tauschen würden gegen Boogie zum Beispiel? War im Grunde, was die Defensive angeht, vielleicht sogar ein Stück weit schlechter als Dwight Howard, aber was die Offensive angeht, 50% besser als Dwight Howard. Alleine, was er für Moves hat, dass er einen Midrange-Shot hat, dass man sich nicht ständig Sorgen um die Freiwürfe machen müsste. Ich glaube, die Houston Rockets, wenn Boogie dein zweitbester Spieler ist, neben James Harden, hätten durchaus bessere Chancen, als wenn das Dwight Howard ist. Aber das wird natürlich defensiv wild. Extrem wild. Ja. Mit ein also da müsste Trevor Ariza schon 20 Zentimeter wachsen und alle Spieler verteidigen können gleichzeitig, wenn du mit in einem Team mit James Harden, Ty Lawson und Boogie Cousins spielen musst. Ja, Ty Lawson nehmen wir da mal raus. Also Ty Lawson Ty Lawson und Boogie treffen sich dann abends ein bisschen auf eine Shisha und die ein oder andere Dose Pabst Blue Ribbon. Ja. Aber ihr merkt schon, das ist vielleicht doch ein bisschen kontrovers, das Thema. Vielleicht schreibt ihr mal in unsere Kommentare, wie ihr das so seht. Ist Dwight Howard immer noch oder reicht Dwight Howard als zweitbester Spieler eines Teams aus, um die Championship mit contenten zu können? Oder sagt ihr, wie ich der Meinung bin, dass er so langsam und stetig, vielleicht noch nicht an der Klippe, aber schon auf dem Weg dahin ist? Fände ich mal lustig von euch zu hören, was ihr so meint. Ja, oder einen anderen Spieler, den wir besprechen sollen. Genau. So. Gut. Dann, du hast es schon angeteasert, ich habe jetzt gerade unsere Snippets, das müssen wir uns für nächste Woche dann nochmal hinter die Ohren schreiben, die habe ich jetzt gerade nicht parat, aber unsere zwei Kategorien, Stinker der Woche und Freak of the Week, die sollen natürlich jetzt auch nach der längeren Pause nicht zu kurz kommen und den ein oder anderen, gerade für den Freak of the Week, den haben wir ja schon mal geteasert gerade. Ja, ich meine, ich hab die Stats schon vorgeschrieben, oder vorgelesen besser, Paul George spielt eine unglaubliche Woche, aber genauso natürlich Steph Curry, wahrscheinlich noch mehr so, wenn du natürlich noch nicht mal hier im vierten Viertel spielen musst. Das sagt schon einiges darüber aus, wie gut das Team ist und trotzdem geht es wahrscheinlich an Steph Curry. Interessanter wird es, wenn man sich den Stinker der Woche anschaut. Und ich habe da einen Spieler, der den Platz auf meinem Rücken und in meinem Herzen hat John Wall tatsächlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht von John Wall. Das liegt aber nicht nur an ihm persönlich, sondern eben wahrscheinlich auch an der ja wirklich unsexy Spielweise, muss man ja leider sagen, der Washington Wizards. Also das Team ist extrem dünn und weiß häufig nicht, was sie mit dem Ball, mit dem orangenen Leder anfangen soll. Und das sieht man jetzt eben auch bei John Wall. Er hat 20,3 Field Goal Attempts in der letzten Woche, wirft 44%, verteilt fast 9 Assists, hat aber auch 5 Turnover pro Spiel. Und ja, der Spielfluss ist schon sehr, sehr dickflüssig, muss ich leider sagen. Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Also, dass John Wall nicht so richtig in Tritt kommt und die Washington Wizards allgemein nicht. Ich glaube, Marcin Gortat hat vor einer Woche gesagt, dass so viele negative Vibes um das Team rum sind, dass alle nur am Meckern sind und dass es irgendwie nicht mehr Spaß machen würde, zum Training und zum Spiel zu kommen. Also irgendwas scheint da wohl jetzt auch außerhalb von John Wall so ein bisschen im Argen zu liegen, habe ich das Gefühl. Ja. Hast du auch einen Spieler gewählt, oder? Ja, also klar, mit dem Freak of the Week sind wir beide, glaube ich, einer Meinung. Das sind vornehmlich die beiden, die du genannt hast. Stinker der Woche, ja, hatte ich zum Beispiel, haben wir gerade auch schon mal gesagt, Monte Ellis, gestern wieder 2 von 11. Du hast schon richtig gesagt, natürlich haben sie ihn auch geholt, weil er durch seine Schnelligkeit perfekt in das System passt. Aber so seine Rolle und die Fähigkeiten, die er gerade im Scoring hat, was er in Dallas unter Beweis gestellt hat, das habe ich jetzt in dieser Saison nur recht selten gesehen und war eigentlich davon ausgegangen, dass er eine große Stütze wird in dem Team von Indiana, eben ob seines Talents, auch was das Shooting angeht, aber das ist noch nicht so richtig durchgekommen, finde ich. Ja, ich glaube, dass das ein Spieler ist, den man unbedingt von Coaches Seite halt auch erstmal kennenlernen muss, damit man weiß, wie man wirklich einsetzt. Und das wird sich zeigen, ob Frank Vogel das schafft, weil, wie du schon sagst, momentan hängen sie doch an dem seidenen Faden des Wurfglücks eines Paul George. Aber ja, mal sehen, es wird sich zeigen. Ich überlege gerade, jetzt wo ich mir gerade so ein paar Spielerstatistiken angeguckt habe, wir haben letzte Saison so viel über Threesis geredet, über Kyle Korver mit seiner Wahnsinnssaison. Ich mache jetzt mal kurz Basketball Reference auf, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so viel über ihn gelesen habe in diesem Jahr, ob das irgendwie signifikant schlechter geworden ist oder nicht. Ich guck mal eben per Game, Dreier Percentage, 42% ist immer noch, okay, ist 7% gedroppt im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, er ist trotzdem noch 19. in der Liga und er wird einige überholen. Ja. Da sind noch Leute vor ihm wie Jordan Clarkson, Gary Harris, Jared Bayless, Alan Crabb, Tony Snell, Andre Iguodala. Also die wird er sicherlich noch kriegen. Ich glaube, da müssen wir uns nicht zu viel Sorgen machen. Auch underrated übrigens, ich würde super gerne, da müssen wir eigentlich mal ein Power-Ranking machen. Die PA-Announcers, also die Stadium-Announcers, was die teilweise sagen oder rufen halt immer, wenn unterschiedliche Spieler halt Körbe machen. Und dieses Kyle Korver for three, das ist so großartig, man. Wie hoch er dann kommt mit der Stimme. Das ist fast so gut wie dieses, das kennt ihr sicherlich alle, wenn der Announcer der Mavericks halt sagt, immer wenn Dirk einen Korb macht, hörst du nur ein tiefes Dirk. Das ist so großartig. Jedes Mal, ich krieg jedes Mal schmunzlig drüber, wenn ich die höre. Ja, zu Recht. Ich hätte es wahrscheinlich nicht jetzt on air nachmachen sollen, das hört sich wahrscheinlich extrem lächerlich an. Aber auch das ist ein Snippet wert vielleicht, was wir mit einbringen können. Ja, das stimmt. Schauen wir mal, was sich machen lässt. So. Was wir früher immer gemacht haben, fällt mir gerade ein, was wir jetzt haben wir eigentlich erst mal eine Folge, seitdem die Saison läuft, aufgenommen? Ja, ne? Nee, Quatsch. Also wir hatten Preview, oder? Doch? Ich weiß es gerade nicht. Aber Fakt ist, dass es anders sein wird bald. Wir hören mehr auf. Was wir immer gemacht haben, war das Spiel der Woche ankündigen. Beziehungsweise ein Spiel, das können wir jetzt vielleicht mal live machen, uns die Spiele angucken, wo wir besonderes Augenmerk drauf gelegt haben. Also heute Abend nicht so ganz unchristlicher Uhrzeit, könnt ihr euch Phoenix gegen Memphis angucken um 9:30, aber naja. Das ist ja nett, dass du jetzt nicht direkt einfach nur die Schedules der Warriors öffnest, um zu gucken, wen die Warriors demnächst spielen. Was ich tatsächlich jetzt mache, wo du sagst, dass wir es live machen, ich gucke mir tatsächlich jetzt einfach mal an, wen OKC demnächst spielt und ob vielleicht tatsächlich die Warriors dabei sind. Aber sie spielen die Hawks. Also das wäre tatsächlich auch ein interessantes Spiel am 10. Dezember nächste Woche. Wir spielen übrigens gegeneinander am Montag, beziehungsweise in der Nacht auf Dienstag. Dallas zu Gast in New York. Okay, das ist sehr schön, weil dann wird vielleicht Dirk ein bisschen Kristaps decken. Ja, stimmt. Ja, das wäre ein gutes Spiel. Oh, ich fühle, die Macht ist stark. Ich fühle, dass es einen fiesen Up-and-Under-Pump-Fake-Move von Dirk gibt gegen Porzingis. Mal schauen, ob er beißen wird. Ja, ich bin gespannt. Oh, Miami gegen die Pacers am Freitag ist auch geil. Uiuiui, so viel Zeug zu sehen. Mhm. Ja, sind schon einige dabei. Haben wir irgendwas vergessen, so wie wir jetzt da durchgerannt sind die ganze Zeit? Ich würde was anteasern für nächste Woche. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Könntest du dir ein paar Gedanken machen. Ich würde gerne einen Club eröffnen tatsächlich. Ich nenne ihn den Always Open Club. den 24-7 Club sozusagen. Was ich damit meine ist, wir suchen Spieler, die immer werfen dürfen, immer offen sind, egal wie, egal wann. Würde ich dich gerne mal fragen, wen du alles da drin hast. Können wir nächste Woche machen. Sehr gerne. Hab ich noch sonst irgendwas? Oh ja, da haben wir gerade ganz kurz vorher mal drüber gesprochen. Schreibt uns doch bitte wieder, welches Team wir adaptieren sollen. Ja, ihr kennt es vielleicht. Wir wollen optimalerweise, es hat letztes Jahr sehr gut geklappt, da haben wir fast jede Woche immer ein Team adoptiert oder haben jede Woche ein Team adoptiert. Wir machen sonst für euch, was uns aber extrem viel weniger Spaß macht. Das heißt, wir werden das Team eine Woche ein bisschen näher verfolgen, uns die Spiele anschauen, dann durchgehen, was uns aufgefallen ist und vor allem ein bisschen tiefergehend analytisch uns das Team anschauen können und das Team vorstellen. Endlich mal wieder richtig schön rumnerden in Statistiken, so richtig tief eingraben in ein Team. Sagt uns einfach, auf welches Team ihr Bock habt in der kommenden Woche. Wir werden auch nochmal einen Facebook-Teaser hinterher schießen und dann behandeln wir das im Pod in ein paar Tagen. Ansonsten natürlich okay. Die Bitte wie immer, Facebook-Rezensionen und Bewertungen, ach Quatsch, iTunes-Rezensionen und Bewertungen sind natürlich immer ganz gerne gesehen. Da freuen wir uns jedes Mal drüber, wenn wir Feedback von euch kriegen und sonst kennt ihr ja die ganzen Social-Kanäle, wo wir unterwegs sind. Yes, yes. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. From downtown. Hang on.